WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, jetzt aber. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt Dunkelheit. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die nur in der Nacht leben, die mit Dunkelheit etwas Besonderes verbinden, etwas Schönes, Abgefahrenes oder vielleicht auch etwas sehr Trauriges. Was ist euch im Dunkeln schon passiert? Gerne auch mit Leuten, die eine starke Lichtallergie haben, mit Menschen, die von Geburt an blind sind. Ja, und auch mit Leuten, die sagen, in mir ist es sehr dunkel. Ich empfinde mich als sehr böse, als einen sehr dunklen Menschen. Wenn ihr gerne mit mir auch über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anrufer ist Hatschi, stimmt das? Ja. Eine Frau? Ja. Hatschi, 27. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Liebe Hatschi, zum Thema Dunkelheit. Ja, ich bin von Geburt an blind, kann man sagen. Ja. Was nimmst du, kannst du noch irgendeinen Hauch von der Welt über die Augen wahrnehmen? Nein, leider nicht, gar nichts. Sagt dir das Wort dunkel oder schwarz etwas? Sagen wir so, in meiner Welt ja. Also ich kann natürlich nicht wissen, ob es das ist, was die Normalsehenden auch wahrnehmen. Ja, das ist das Problem, wenn jemand von Geburt an blind ist. Genau. Wie denkst du dir überhaupt sehen? Oh, das ist sehr schwierig. Also ich stelle mir das vor, ich habe mal gefragt, ob das vielleicht so was Ähnliches ist wie... Also wie fühlen nur mit den Augen, aber keine Ahnung. Ja. Hat man gesagt, man wird da. Also ich würde dann philosophisch werden und dann habe ich das lieber gelassen. Ich glaube, es ist für uns, die wir sehen, genauso absolut unmöglich, uns in dich zu versetzen, wie du dich nicht in uns versetzen kannst. Ich denke, das ist ja genauso wie wenn ich jetzt frage, was ist taub? Also ich kann mir ja auch nicht vorstellen, wie es ist, taub zu sein. Also ich vergleiche das so ein bisschen damit. Genau, das ist dasselbe. Wie stellt sich ein absolut tauber Mensch, der von Geburt an taub ist, wie stellt dieser Mensch sich Musik vor? Richtig, genau. So, ich habe dich gerade bei der Dunkelheit schon gefragt. Du weißt, dass es Farben gibt. Was denkst du dir, wenn wir von Farben sprechen? Komischerweise sind Farben für mich sogar sehr wichtig im Leben. Also das Erste, was ich frage, welche Farbe hat das, welche Farbe hat dies? Weil, ja. Warum fragst du das? Das hat doch für dich eigentlich gar keine Relevanz. Doch, sehr, sehr. Ich muss wissen, was ich anziehe. Ich muss wissen, welche Farbe das hat. Es muss auch zusammenpassen. Nicht nur, weil die Sehenden das gut finden, sondern ich muss es auch gut finden. Und ich habe sogar eine Lieblingsfarbe. Sag mal. Ich mag Türkis sehr gerne. Aber du weißt doch gar nicht, wie Türkis für uns aussieht. Ja, für euch nicht, aber für mich. Wie stellst du dir, versuch es mal zu erzählen, wie du dir in deiner Vorstellung Türkis vorstellst. Oh, das ist sehr schwierig, also das zu beschreiben. Ja, ist auch sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Also ich weiß wohl, dass man, also dieses Aquagrün und Meer und das verbindet, also Türkis verbindet man ja manchmal auch mit dem Wasser im Meer und so, aber ich kann mir das so eigentlich nicht, also ich versuche das natürlich so wiederzugeben, aber für mich ist das was ganz anderes, weil ich mache mir da so meine eigenen Vorstellungen. Mhm. Beruhen diese Vorstellungen auf deiner eigenen Erfahrung oder resultieren sie aus den Erzählungen anderer Menschen? Beides, kann man sagen. Gemischt. Mhm. Gemischt. Wie stellst du dir den Sternenhimmel vor? Ich weiß nicht. Also ich lese sehr viel und stelle mir durch die Beschreibungen dadurch, mache mir dann halt sozusagen wieder meine eigenen Bilder. Und Also ich schreibe ja auch sehr viel und das ist halt aber sehr schwierig, wenn es jetzt, also deswegen schreibe ich oft oder versuche ich einen Sehenden mal drüber blicken zu lassen, weil Beschreibungen, was jetzt zum Beispiel Himmel und so angeht, ich meine, man kann das übernehmen, diese Standardsachen, der Himmel ist blau oder es kommen dunkle Wolken auf uns zu, aber es ist halt nicht so, dass wie man es selber gesehen hat. Ne? Genau, Wolken sind wahrscheinlich auch nicht vorstellbar für dich. Ja, nicht so, wie man es wirklich wahr ist. Ja. Du hast gerade gesagt, ich mache mir dann so meine eigenen Bilder. Denkst du in Bildern? Das kommt drauf an. Also, oder denkst du in Sinneseindrücken, in was du fühlst, wie du fühlst? Also beides. Also wenn ich was in die Hand nehme oder jetzt ein Tier anfasse, also ich beschäftige mich ja sehr viel mit Tieren, auch wegen meinem Beruf. Mhm. Welchen Beruf hast du, wenn ich fragen darf? Also da ich mit dem Beruf so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, in meiner Branche was zu finden, habe ich was ganz Ausgefallenes, wo ich auch noch am Kämpfen bin. Ich arbeite mit Pferden. Mit Pferden? Mhm. Ach, und was machst du mit Pferden? Ich mache die ganz normale Pflege oder versuche es zumindest. Mhm. Und mit einer Freundin zusammen sind wir gerade dabei, ein Projekt zu starten. Mal gucken, also da stoßen wir leider auf taube Ohren, aber... Was ist das für ein Projekt? Wir möchten gerne, weil ich sozusagen selber irgendwie darauf gekommen bin, ich habe meine Freundin selber damit angesteckt, wir möchten gerne einen Pferdestall eröffnen, wo dann auch Normalsehende und auch Blinde zusammen reiten können. Mhm. Kannst du selbst auch reiten? Ja. Wie geht das? Reitest du dann in Begleitung? Beides. Also, Du siehst ja gar nicht, wenn du reitest, wenn du alleine bist. Ja, also auf dem Hof, wo wir sind, kenne ich mich aus. Mhm. Da bin ich das ja vorher mal zu Fuß abgegangen mit meiner Freundin, also mit einer Freundin halt. Und im Gelände werde ich halt entweder per Handpferd geführt, das heißt, dass ich dann halt mit so einer langen Leine dann halt Hand genommen wird. Oder wenn es halt ziemlich ruhig ist, kann ich auch hinter denen herreiten. Mhm. Weil das Pferd, was ich reite, ist auch ziemlich ruhig. Achso, dann kannst du das hören, dann kannst du das Pferd... Natürlich, genau. die anderen Sinne sind ja bei Menschen, die einen Sinn nicht haben, sehr viel geschärfter als bei uns, die wir alle Sinne haben. Ja, richtig. Also mein Gehör ist für mich ja... Wahnsinnig sehr, wichtig. Sehr wichtig, richtig. Also ich meine viel, ich werde zwar ziemlich, ich muss zugeben, ich habe ja auch ziemlich zu kämpfen wegen dieser Behinderung. Mhm. Ich habe ja leider das Gefühl, dass ich auch in meinem Beruf nicht sehr ernst genommen werde. Ich glaube, alle Menschen, die eine Behinderung überhaupt haben oder auch eine solche, wie du sie gerade beschrieben hast, ihr müsst immer hart kämpfen. Ja, das ist das Traurige. Ich meine, ich finde es halt schlimm, wenn... Leute wie Bankmenschen, also wir sind ja gerade dabei, eine Selbstständigkeit aufzubauen oder versuchen es zumindest, dass man da halt von einem Bankmenschen zu hören bekommt und dann auch nicht mal direkt ins Gesicht, sondern er hat es ja zu meiner Freundin gesagt, mit der ich das mache, ob es denn legal wäre, mich auf die Straße loszulassen. Legal? Legal. Mhm. Ob es das gesetzlich, rechtlich in Ordnung wäre, sie sollte das prüfen. Weißt du, diese Leute sollten sich mal vor Augen führen, dass auch ihre Gesundheit am seidenen Faden hängt. Dieser Mann kann morgen einen schweren Unfall haben und auch erblindet sein oder gelähmt. Ja, das sind aber viele Leute, die sich da nicht im Bewusst sind, weil wir haben schon mal wir haben das Projekt ja soweit schon mal aufgebaut und da der Vermieter gesehen hat, dass das bei uns soweit gut läuft, der so ein bisschen selber den Stall haben wollte mit den Leuten, wie wir das halt gemacht haben, hat er uns sozusagen weggeekelt und Das Projekt können wir gar nicht jetzt so groß ausdiskutieren. Ich drücke euch natürlich alle Daumen der Welt, dass ihr das machen könnt und verwirklichen könnt, weil das ist ja auch wichtig für dein Leben und so für dein Leben und dein Selbstwertgefühl. Noch eine Frage so zu dir und deinem Leben. Ja, klar. Wie träumst du? Ganz normal eigentlich, nur dass ich halt nicht sehe. Ja, also, das fällt mir auch schwer, mir vorzustellen. Wir träumen in das ist wie so ein Kino, wie also in wirklich sehend in Bildern. Ich träume in Geräuschen. Ah, siehst du, das wollte ich wissen. Du träumst in Geräuschen? Richtig. Aber trotzdem fühle ich mich in Träumen sicherer als, ja, ich weiß nicht. Also hier müsste ich zum Beispiel geführt werden, wenn ich mich nicht auskenne und so. Aber im Traum, dieses Führen kommt da eigentlich gar nicht so oft vor. Wenn jetzt eine Möglichkeit bestünde, durch irgendwelche medizinischen Wunder, dir das Augenlicht zu geben, wäre das eine große Sehnsucht? Doch. Das schon? Auf jeden Fall, ja. Ja, mir hat auch schon mal jemand geantwortet, ein Mensch, der von Geburt an blind war, dass er sagt, er hätte sich jetzt damit so arrangiert, er käme wahrscheinlich mit der Welt dann gar nicht mehr zurecht, wenn er sie sehen würde. Er wäre geschockt wahrscheinlich. Ja, wenn man jetzt realistisch denkt, ist es ja auch so, weil das Gehirn weiß ja gar nicht, was Sehen ist und wäre sozusagen überfordert. Mhm. Weil als Baby werden ja die Sinne sozusagen geschult und geschärft und trainiert und so weiter. Irgendwann hat sich das Sehen ja dann, da es sich sozusagen ja nicht mitgebildet hat, genau. Das wurde dann gar nicht mehr weiterentwickelt und deswegen weiß das Gehirn nicht, was Sehen ist. Also wenn man realistisch denkt, käme man auch nicht damit so klar. Ja. Gibt es ein Ding in der Welt, wonach du eine große Sehnsucht hättest, dieses Ding mal zu sehen? Ein Ding. Oder also es gibt viel, in aber der Welt. Also ich in der Welt, also da gibt es schon viel, wie du ja jetzt eben schon gesagt hast, zum Beispiel, ich würde mir ja gerne schon mal Sternenhimmel, klingt ja ganz interessant, oder Sonnenuntergänge, genau. Das oder eben auch von der Familie her, meine Schwester hat jetzt zum Beispiel letztens ein Kind bekommen und die sagen halt alle, ach, ist das süß und es hat halt sieht so und so aus, aber ich hätte mir meinen Neffen gerne auch mal selber angeguckt. Liebe Hatti, es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast und uns ein bisschen aus deinem Leben erzählt hast, damit wir uns da hineinversetzen können. Kein Problem. Denn ich denke darüber oft nach, wenn ich irgendwo blinde Menschen auf der Straße sehe, wie erleben und empfinden sie unsere Welt. Du hast uns ein bisschen davon erzählt. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche euch für euer Projekt nochmals viel Glück und viel Erfolg. Ja, danke schön. Tschüss, alles Gute. Tschüss, danke, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht ist die Dunkelheit. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die nur im Dunkeln leben, die im Dunkeln schon einmal etwas Besonderes erlebt haben, etwas Gruseliges, etwas Schlimmes, etwas Schönes, wie auch immer. Und gerne auch mit Leuten, die sagen, in mir ist so viel Dunkelheit, ich empfinde mich selbst als einen bösen Menschen mit vielen und mit tiefen Abgründen. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Hier ist Anne. Anne ist 55. Guten Morgen, Anne. Domian. Anne, freue mich, dass du da bist. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich bin ganz erstaunt, dass ich fühle mich eigentlich jetzt sehr beschämt. Meine Vorrednerin, die ist blind und ich schlafe nachts mit Licht. Also ich bin jetzt etwas... Seit wann schläfst du nachts mit Licht? Eigentlich, also wenn ich allein bin sowieso. Ich muss ja erstmal sammeln, weil das finde ich mit der Blindheit. Also ich darf mal eben was sagen. Natürlich, ja klar. Ich wohne an der Hauptstraße. Und Ampel, Ecke und so weiter, viel Verkehr. Und da sehe ich öfters, wie ein Sehender jemanden durchführt mit dem Stock. Ja. Also gehe ich davon aus, dass er blind ist. Mhm. Und wenn die dann über die Ampel wollen, die führt genau zu uns auf unserem Bürgersteig, die Autofahrer fahren durch. Mhm. Die nehmen keine Rücksicht. Mhm. Mhm. Da denke ich mir manchmal, Gott verzeihe mir die böse Absicht, Leute, denkt mal drüber nach, was ihr tut. Es könnte euch auch passieren. Deine Worte gerade, ich wollte dir nicht. Also, ja, du hast völlig recht. Ich bin sprachlos. Ja. Das, deswegen sage ich jetzt mal, mein Problem ist eigentlich dagegen. Ja, aber du kennst es ja, das ist in dieser Sendung, da wechselt sich das eine mit dem anderen ja, ab ja, und klar, hier darf klar. man alles erzählen. Du hast dich ja gemeldet. Also, du schläfst nachts immer mit Licht. Die Frage war, wie lange schon, wie viele Jahre schon? Als Kind schon. Als Kind schon, das heißt, dein ganzes Leben hast du das gemacht. Ja. Wie hell ist es denn in deinem Schlafzimmer? Volle Kanne, hell? Nein. Es muss Licht da sein. Also irgend so ein Nachtlämpchen oder sowas? Gott sei Dank habe ich jetzt hier habe ich eine Wohnung. Ich habe auch keine Jalousien nachts zu. Mhm. Also jetzt im Sommer, wir haben sehr viel Sonne oder ich habe sehr viel Sonne. Die Straßenbeleuchtung. Und wenn die vielleicht mal ausfällt oder ich Panik bekomme, es gibt ja diesen bezahlbaren Strom, sammle ich immer so kleine Lampen mit Batterie. Ja. Die habe ich dann da liegen zur Reserve oder eine Taschenlampe. Ich habe in jedem Raum an der Wand Lampen, die mit Batterie betrieben sind. Die immer nachts leuchten? Nein. Ich mache nachts, wenn ich ins Bett gehe, gleich auch, mache ich die Vorhänge wieder auf, damit hier, dann ist das hell, dass ich nicht im Dunkeln durch die Gegend. Und wann machst du diese Lampen, die batteriebetrieben sind, wann machst du die an? Wenn ich Panik bekomme. Ach so, das heißt, da ist eine große Angst vor Dunkelheit bei dir. Ja. Diese Angst muss tief in dir verwurzelt sein. Das ist so, ich habe das schon deinem Kollegen da erzählt, ich bin ja schon ein bisschen älter, 55, und wir haben zu Hause, mein Vater und meine Mutter, 4 Kinder, ich war die Jüngste. Meine Mutter war sehr dominant und wenn ich irgendwas gemacht habe, was ihr nicht gepasst hat, dann kam ich dann in das Schlafzimmer, wo wir alle Kinder dann geschlafen haben. Mhm. Dann musste ich ins Bett, Tür zu, aber vorher hat sie eine ganz alte Holzschalusie. Kennst du das noch? Die ist ja ein Stockduster. Ja, das ist Stockduster. Das ist wie in der Dunkelkammer. Und ich habe geheult. Und dann musstest du alleine in diesem sehr dunklen Zimmer bleiben. Ja. Eine gewisse Zeit, die bestimmt hat. Mein Vater war ja arbeiten. Wie lang war die gewisse Zeit? Bitte? Wie lang war diese Zeit ungefähr? Eine Stunde? Bis ich mit 16 von zu Hause abgehauen war. Nee, ich meine, wie lange musstest du in diesem dunklen Zimmer bleiben? Das weiß ich nicht. Irgendwann mehrere Stunden. Stunde, zwei bestimmt. Ja. Wenn sie dann beschlossen hat, dass das jetzt wieder gut ist. Und das ging die ganze Kindheit und Jugend so? Ja, nicht die ganze. Ich sag jetzt mal Schulzeit. Mhm. Ja gut, das ist ja schon. Vielleicht war sie überfordert, ich weiß es nicht. Gott hab sie selig, sie ist tot, aber ich werde ihr das nie verzeihen. Mögen mir alle Leute vor dem Bildschirm oder am Radio verzeihen, die Frau ist tot, aber ich verzeihe ihr das nicht. Mhm. Sie hat dir große Angst eingepflanzt in deine Seele. Das verzeihe ich ihr nicht. Niemals im Leben. Du hast geweint und geschrien in dem Zimmer? Ja. Ich habe so lange geheult, bis ich eingepennt bin. Und dann irgendwann, da kam mein Vater irgendwann, da war natürlich alles in Ordnung. Mein Vater hat gearbeitet. Mhm. Hat der Vater dann erzählt, ich war böse und dann... Er hat das natürlich verschwiegen und ich als Kind habe natürlich mich nicht getraut, Ja, natürlich. Hast du denn später, als du erwachsen warst, ihr das mal ins Gesicht gesagt, was sie mit dir gemacht hat? Nee, ich bin weg von zu Hause und Feierabend. Hast du ihn dann nie wieder gesehen? Was? Und dann hast du sie nie wieder gesehen? Doch, irgendwann, ich habe ja öfters versucht, wie ich erwachsen war und... Sie musste ja auch mal unterschreiben, oder meine Eltern mussten mal unterschreiben. Ich habe ja mal geheiratet, früh, da war ich ja noch nicht erwachsen. Und da war ja auch noch so ein Erlebnis, da war ich verheiratet und haben in einer Wohnung gewohnt. Und mein Ehemann war betrunken, kam besoffen, ich sag jetzt das mal ordinär, entschuldige bitte, besoffen nach Hause, wollte Sex, ich wollte das nicht, da bin ich vergewaltigt worden, auch im Dunkeln. So. Das sind zwei Ereignisse. Also zwei schlimme Ereignisse mit Dunkelheit, die du verbindest. Ja, und dieses Kind, was aus der Vergewaltigung entstanden ist, das habe ich zu meiner Schande, würden alle sagen, aber das ist für mich keine Schande, ich habe es weggegeben. Weggegeben? Ja. Du hast es zur Welt gebracht und abgegeben? Nachher. Ich hab's in der Hand gehabt, im Arm gehabt, auch gestillt, alles, aber ich konnte damit nicht umgehen. Mhm. Und da habe ich mich dazu entschieden, dass... Das Kind ist heute ein erwachsener Mensch. Ja. hast Kinder, hat selber Enkel. Achso, das heißt, ich bin auch schon Uroma, glaube ich. Das heißt, du hast dann nochmal Kontakt zu dem Kind gehabt? Zu der Tochter, ja. Ich habe auch die Enkel gesehen, war sehr schön. Und aber ich möchte nicht damit konfrontiert werden, weil ich kriege Panik. Wenn du sie ich habe auch damals, wie sie vor mir stand, kurz erwachsen, nachdem sie erwachsen wurde, vor mir stand, sie sah aus wie mein, ich sag mal heute, Vergewaltiger. Mhm. Nicht Ehemann, sondern Vergewaltiger. Wie lange warst du denn damals nach der Vergewaltigung mit dem Mann noch zusammen? Ich habe direkt, ich habe erstmal den Schock verarbeitet, dann habe ich ihn angezeigt, aber das war ja nicht damals so. Derzeit war das schwer. So wie heute würde man, heute würde man das anders behandeln. Ja, ich habe ja früh geheiratet. Aber du warst da nicht mehr lange bei dem Mann? Nein. Das kommt gar also, nicht in Frage. Also, Anne, dann kann ich verstehen, dass du mit der Dunkelheit auf Kriegsfuß stehst. Ja, ich habe mit den Bandscheiben zu tun und bin mal in eine Reha gekommen und habe mich, weil ich Schmerzen hatte, trotz Medikamente, hat sich eine Psychotherapeutin für mich interessiert, mit der habe ich mich auch unterhalten. Und da hat sie, nachdem ich das erzählt habe, weniger von der Vergewaltigung als wie von meiner Mutter, ja, da hat sie gesagt, oder fest sage ich jetzt mal, man kann ja, dass das Kernproblem in der Kindheit liegt. Ja. Und ich, da hat sie mich wortwörtlich gefragt, ob ich meine Mutter hasse, und da habe ich ja drauf gesagt. Alle Leute mögen mich vom Fernseher hassen oder im Radio, das soll mir egal sein. Ja. Wie gesagt, sie ist tot. Aber wenn man so etwas angetan bekommen auch, hat, dann heute noch. Kann man das ja auch verstehen. Liebe Anne. Verstehst du das, dass ja, man sagt, man hasst seine Mutter? Ja. Wenn so etwas geschehen ist, finde ich das auch nicht verwerflich, das zu sagen. Es wäre nur, ich würde dir nur wünschen, wenn du einen Weg finden könntest, von diesem Hass wegzukommen, weil der dir schadet. Genau, das hat sie auch gesagt. Ja. Sie ist tot. Sie ist tot. Ich habe sie auch nachher versucht zu besuchen, weil sie alle krank waren und alt. Sie hat sogar noch im Alter ihre Dominanz aufgespielt. Mhm. Sie hat mich nicht in die Wohnung gelassen. Sie hat mir die Blumen hinterhergeschmissen. Unglaublich. Und was weiß ich. Ich weiß nicht, warum. Liebe Anne, ich möchte dir ein Gespräch noch mit meinem Psychologen anbieten. Mal sehen, was der noch für eine Idee für dich hat. Ach so, ja. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Vielleicht kann man das ändern. Vielleicht kann man nur noch was machen. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Danke für dein Vertrauen, dass du uns davon erzählt hast. Ich danke dir. Ich gucke fast jeden Abend bei der Sendung. Wie gesagt, ich schlafe ja nicht im Dunkeln. Ich muss ja Licht da. Also, du legst bitte auf. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Und ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Tschüss, Anne. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht, Dunkelheit. Was verbindet ihr mit Dunkelheit? Und was habt ihr im Dunkeln schon alles Schönes oder auch weniger Schönes erlebt? Hier ist Jasmin. Jasmin ist 28. Guten Morgen, Jasmin. Hallo, guten Morgen, Domian. Jasmin, schön, dass du da bist. Auch zum Thema Dunkelheit. Ja, und zwar, ich lebe seit 4,5 Jahren komplett im Dunkeln. Vorher konnte ich das Dunkel gar nicht ab, also das heißt, ich habe Panikattacken bekommen, ich habe ganz schwere Depressionen gehabt im Dunkeln, konnte nur noch mit Licht schlafen, wie die Dame jetzt vorher es auch beschrieben hat. Ja. Und jetzt ist es genau andersrum, es hat sich zum Teil auch deswegen eingependelt, weil ich schlimme Vorgeschichten hatte, also ich habe Lass mich kurz fragen, damit ich es richtig verstehe. Lebst du nur nachts oder lebst du den Tag über in ganz abgedunkelten Räumen? Ich lebe nur nachts und wenn ich dann mal tagsüber wach bin oder mal in die Küche oder auf Toilette gehe, dann sind, also die Räume sind komplett dicht, sind komplett dunkel. Ja, du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Jetzt erklär uns das mal, was dahinter steckt, warum ist das so? Ja, es sind mehrere Faktoren oder mehrere Gedanken, die mir da in Sinn kommen. Ich kann mir das selber nicht richtig erklären, warum sich das so umgewandelt hat. Vorher war das ja komplett anders. Meine Erklärung ist einfach, mein Vater ist gestorben vor nicht ganz 7 Monaten. Ich habe sehr, immer noch sehr dran zu knabbern. Und es ist einfach so, dass wenn es dann dunkel geworden ist und ich mich dann mal hingelegt habe oder zur Ruhe gelegt habe oder die Augen zugemacht habe, dass ich ihn dann wirklich ziemlich oft gesehen habe. Also die Leute mögen mich jetzt für verrückt halten, aber es ist wirklich so, dass er ganz reell für mich da war. Aber lass mich zwischenfragen, ich sonst vergesse, der Vater ist vor 7 Monaten gestorben. Genau, du lebst aber schon über 4 Jahre im Dunkeln. Ja, und genau, das ist ja der springende Punkt. Also der Tod von meinem Vater verändert das jetzt so ein bisschen. Also ich möchte damit sagen, davor war das, da hatte ich richtig, richtige Probleme mit, also richtig psychische Probleme mit Selbstmordgedanken und jetzt so allmählich. Nochmal nachgefragt. Ich habe es noch nicht verstanden. Gehen wir mal bis zu dem Zeitpunkt, bevor dein Vater gestorben ist. Ja. Da hast du ja auch schon lange in der Nacht gelebt. Warum hast du in der Nacht gelebt? Ich habe in der Nacht gearbeitet hauptsächlich und es ging los um 8 Uhr abends bis morgens um 5. Das waren ganz gezielte Nachtschichten und ich habe zu der Zeit auch meinen Ex-Mann, ich war verheiratet, sehr früh geheiratet, der hat Drogen konsumiert und da habe ich dann in meinen jungen Jahren auch mitgemacht und zum Teil auch Amphetamine, die mich dann halt auch nicht schlafen lassen haben. Und dadurch habe ich, als ich aufgehört habe, damit Flashbacks bekommen. Das heißt... Hattest du Angst vor der Helligkeit? Ja, ganz schlimm, ganz toll. Also wenn ich einen Lichtstrahl gesehen habe, es hat angefangen, dass ich nur noch mit Sonnenbrille rausgegangen bin. Nur mit der Sonnenbrille. Ja. Und da habe ich richtig Panik bekommen. Also war die Nacht, die Dunkelheit so eine Art Schutz für dich? Das ist immer noch eine Art Schutz für mich. Mhm. Ja, das ist schwer zu verstehen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Hund. Alle würden sagen, mein Gott, Sommer, Hunde müssen raus und spielen und toben, ist auch richtig. Nur ich mache das dem Hund, dem mache ich das so angenehm wie möglich. Und den habe ich jetzt seit einem Jahr und wir kommen beide wunderbar damit klar. Aber wie machst du das zum Beispiel im Sommer, wenn es lange hell ist? Dann kannst du mit dem Hund doch nicht nur nachts rausgehen. Es ist aber wirklich, es ist kaum zu glauben, aber es ist so, dass ich habe ja auch, jetzt habe ich den ein Jahr. Man muss sich vorstellen, der Hund war ja noch sehr jung, als ich ihn bekommen habe. Sommer hat angefangen, die Nächte waren kurz, die Tage waren ziemlich lang. Mhm. Für mich war es sehr, sehr schwer. Ich habe Gott sei Dank mal 1 oder 2 Nachbarn gehabt, die dann mal den Hund abgeholt haben an der Tür. Und das managst du irgendwie. Genau, das versuche ich dann irgendwie zu machen. Aber Jasmin, wie geht das? Du musst einkaufen, man muss schon mal zum Arzt, man muss auf eine Behörde oder auf die Bank oder was weiß ich. Das ist meistens am Tage. Richtig, Wie machst du das? Mit den Behörden ist das so, dass ich mittlerweile auch zum Amtsarzt geschickt worden bin und mir da Atteste geholt habe, dass es wirklich so ist. Und da habe ich jetzt Glück gehabt, kann ich einfach nur sagen. Ich habe ja vorher gearbeitet, nun ist mir das fast unmöglich, einen normalen Job nachzugehen, der tagsüber ist. Mit den Behörden hat man sich so arrangiert, dass man das alles schriftlich macht und das dann nachlegt. Und das akzeptieren die auch so. Das heißt, du hast einen Attest, dass da eine schwere seelische Störung oder Erkrankung vorliegt und du das nicht anders kannst. Richtig. Was machst du denn dann immer so die ganze Nacht über? Es ist ziemlich schwierig. Also ich manchmal ist das so, es ist manchmal wie im Gefängnis und einige Mal ist es dann bin ich ganz froh, dass das so ist. Was mein größtes Problem ist, dass ich keine sozialen Kontakte habe und ich habe keinen einzigen Freund. Ja, deswegen sage ich, was machst du in der Nacht? Du kannst ja nicht endlos Fernsehen gucken oder vor dem PC sitzen. Nein, gar nicht, um Gottes Willen. Also ich habe mich jetzt das erste Mal jetzt mal bei Facebook angemeldet. Ja. Und da gibt es auch, auf Deutsch gesagt, mal so keinen Menschen, der das nachvollziehen kann oder mir sogar glaubt. Und da fängt die Schwierigkeit schon an, Freundschaften überhaupt zu finden. So, wenn das jetzt attestiert eine schwere Erkrankung, seelische Erkrankung bei dir ist, das heißt, du müsstest doch eigentlich... Und es wäre richtig, wenn du in eine Behandlung gehen würdest. Richtig. Nur ist es schwierig, eine Behandlung zu finden. Man müsste mich mit dem Tageslicht konfrontieren. Also das ist immer so die vorherige Absprache. Und das setzt mir einen unheimlichen Druck und ich bekomme eine solche Angst, ist schon untertrieben. Es ist eine richtige Panikattacke. die mich hyperventilieren lässt und wo ich tue das ängstlich. Das heißt, du müsstest in eine Klinik und diese Klinik müsste so sensibel auf dich sich einstellen, dass du in ein Zimmer kommst, was komplett abgedunkelt ist. Zunächst. Richtig. Zunächst. Genau, zunächst. Und dann ganz in Ruhe müssten die mit dir arbeiten. Genau, mit Medikamenten, peu à peu, mich dann dran gewöhnen. Und da gibt es so wenige. Und mit der Kostenzusage ist, ich bin immer noch in einer langen Warteschleife, wo, weil es so viele Menschen gibt, anscheinend. Ja, ich glaube, dass das natürlich, das ist auch ein Kosten, wirklich ein Kostenfaktor, dann so besondere Sachen zu installieren für dich und. Ja. Auf jeden Fall. Da müssen sich speziell ja Leute dann um dich kümmern, um deine Erkrankung. Aber wir sind uns einig, dass was passieren muss. Du bist ja erst 28. Du kannst ja nicht bis ins hohe Alter jetzt nachts leben. Das geht ja nicht. Richtig. Und ich habe wirklich das Gefühl, und es ist ganz schwierig, diese Gefühle, die ich eben beschrieben habe, dass es mir nachts ab und an mal gut geht, wegen meinem Vater, das ist so selten, dass das andere überwiegt, dieses, was machst du jetzt? Ich renne in der Wohnung hin und her. Gib dem doch jetzt mal ein Ende, damit vielleicht, was weiß ich, im anderen Leben was Neues anfängt. Genau. Und genau. So steigert sich das halt. Also es ist ganz schwierig auf sich allein, es ist wirklich wie in der Zelle, nur, dass es vielleicht sogar im Gefängnis, ich weiß, dass es besser ist, weil da ab und an mal Wärter kommen. Keiner da. Wer kauft dir ein? Das ist, ich habe, wie gesagt, den Nachbarn, der selbst einen Hund hat. Und ich sage auch immer wieder, was mache ich, wenn der irgendwann mal weg ist. Ne? Also, das heißt, der kauft für dich Sachen auch, ein Essen. Ja, das Gott sei Dank. Also da gebe ich dann auch mal ein paar Euro extra dafür, klar. Ne? Könntest du denn, also im Winter ist ja früh dunkel, könntest du dann in einen Supermarkt gehen, wobei der Supermarkt von innen ja nur auch hell beleuchtet ist? Wäre das trotzdem möglich? Nein, ist überhaupt nicht möglich, weil das ist so hell, es ist sogar schwierig für mich, wenn Schnee draußen liegt, selbst das, Wahnsinn. Helle schimmert mich. Dass ich dadurch Angst bekomme. Wie ist deine Wohnung denn in der Nacht beleuchtet? In der Nacht ist sie, es gibt für Kinder, gibt es so Nachtlicht, ganz, ganz leichtes, schimmerndes Nachtlicht. Ja, mehr auch nicht. Mehr auch nicht, nein. Da habe ich dann zwei, drei Stück in jedem Raum, ein ganz kleines, dass ich auch weiß, wo ich hinzugehen habe und wo nicht. Und ich habe ein Mobiltelefon, wo ich dann mal mit etwas beleuchte, wenn ich was sehen möchte. Und das macht mir natürlich das Leben schwer. Und ich denke auch immer wieder dran, man ist 28, man will irgendwann vielleicht mal einen Mann kennenlernen. Ja, da oder muss mal was geschehen. Du bist auf einer Warteliste, das ist schon mal gut. Ja. Dennoch möchte ich dir sehr gerne anbieten, dass du auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen, mit dem Henning, sprichst. Ja, das wäre nett. Kann nicht schaden. Ja, liebe Jasmin, das danke, dass du angerufen hast. Und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass es dann doch irgendwann bergauf geht und du wieder normal leben kannst. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Vielen Dank. Dankeschön, tschüss. Ciao. 1:38 Uhr haben wir. Und hier ist Rainer. Rainer ist 52. Hallo Rainer. Hallo Domian. Hallo Rainer. Ich hab mich selber dein Thema gefreut. Warum? Dunkelheit. Weil ich nur positive Erlebnisse mit der Dunkelheit verbinde. Seit meiner Kindheit bin ich von der nächtlichen Dunkelheit und von dem Anblick des Sternenhimmels fasziniert. Und deswegen suche ich mit ziemlich viel Aufwand dunkle Orte und verbringe meinen Urlaub dort und mache das, um dieses Naturerlebnis zu haben. Also du bist ein großer Freund der Nacht. Kann man auf jeden Fall so sagen. Wo war der dunkelste Ort, wo du bisher warst? Das war in der Atacama-Wüste in Chile. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Gerade vor ein paar Monaten war ich in Namibia. Mhm. Da ist es ein kleinen Tick schlechter gewesen, aber immer noch sehr klasse. Und ich habe mich noch nicht wieder daran gewöhnt, dass ich diesen tollen Ort verlassen musste und wieder nach Mitteleuropa zurückkehren musste. Wir sind ja hier in Deutschland lichtverseucht. Das ist leider wirklich wahr. Das ist ganz schlimm, In Deutschland gibt es sehr wenige Orte, an denen man sowas noch sehen kann. In der Eifel ist es zum Beispiel so. Ich habe vor etlichen Jahrzehnten in Aachen studiert und von dort aus habe ich ab und zu mal nächtliche Exkursionen in die Eifel gemacht, um den Sternenhimmel dort zu sehen. Da ist es noch wirklich ganz passabel. Also wenn das Wetter gut ist und wenn der Mond nicht scheint, ist es da richtig duster. Und heutzutage gibt es auch Bestrebungen dort, so einen Dunkelheits-Nationalpark einzurichten. Man möchte also erreichen, dass in der Eifel die Straßenbeleuchtung reduziert wird und dass keine weiteren Straßenlaternen installiert werden. Du hast gerade von den spektakulären Orten schon gesprochen, wo du unterwegs warst. Machst du diese Reisen wegen der Dunkelheit, um die Dunkelheit dort zu erleben? Ja, nur wegen der Dunkelheit. Also erstmal wegen der Dunkelheit und zum anderen auch wegen des Wetters. Man braucht natürlich auch gutes Wetter, um nachts die Sterne sehen zu können. Aber diese beiden Bedingungen, die findet man dort. Und für mich ist das Ich halte mal fest, das ist ja abgefahren. Du fährst bis nach Chile in diese Wüste, nicht um die Wüste in erster Linie zu sehen, sondern um diese Wüste bei Nacht zu erleben. Ja, genau. Also, aber ich würde es gar nicht so sagen, also die Wüste und die Landschaft gehört schon dazu. Also ja, klar. Das Ganze drum und dran, auch die ganze Natur, die Tiere, wie die in der Dunkelheit sich verhalten, das gehört für mich vollkommen dazu. Und das ist eins, das möchte ich gar nicht voneinander trennen. Das habe ich auch gerade in Namibia wieder erlebt, das ist ungeheuerlich. Wenn man einen sehr dunklen Sternenhimmel hat, kann man ein Naturschauspiel sehen, dass man Zodiakallicht sieht. Also ich kenne ganz wenige Leute, die das überhaupt in Deutschland mal gesehen haben. Wie sieht das aus? In Namibia ist jetzt Folgendes passiert. Das ist ein helles Band, das man über den Himmel gezogen sieht. Das geht von einem Horizont zum anderen. Und ist ein sehr, sehr schwaches Licht. Und das kann man wirklich nur sehen, wenn die Bedingungen ideal sind. Mhm. Also in Europa kann man das so gut wie nie sehen. Aber dort war es so, dass die Farmtiere, die Hähne, das Licht morgens um 3 oder so gesehen haben, dann angefangen haben zu gackern zu rufen, weil sie dachten, die Sonne geht schon auf. Und wie gesagt, hier in Europa gibt es kaum Menschen, die das jemals gesehen haben. Das ist ganz faszinierend. Vielleicht weißt du es, dass ich ein großer Freund von Lappland bin, ein Lapplandreisender. Nee, das war mir nicht bekannt. So, das wäre doch deine Welt, wenn du im Winter nach Lappland, da gibt es überhaupt keine Sonne, wenn du ganz hoch, weit über den Polarkreis reist, hast du 24 Stunden Nacht. Ja, da stehe ich gerade eigentlich mit gepackten Koffern bereit. Also ich warte darauf, dass die Bedingungen richtig zusammenkommen. Wenn es klar ist, wenn der Mond weg ist und wenn alles stimmt, dann möchte ich genau dorthin, kurz mal einen Flug mit einer billigen Airline, dann möchte ich mir dort die Polarlichter anschauen. Polarlichter sind auch sehr spektakulär. Ja, und die kann man ganz besonders dort sehen in Lappland. Deswegen stehen hier die Koffer bereit. Es ist dann natürlich im Winter ausgesprochen kalt, damit musst du rechnen. Es können Temperaturen bis 30 Grad, also ich habe schon 32 Grad erlebt, das war das Höchste, was ich bisher erlebt habe. Das sind schon Naturgewalten, die da auf einen einwirken. Ja, also das gehört nämlich auch dazu. Also ich mag es gerne, wenn es nachts kalt ist, dann zieht man sich warm an mit einer langen Angora-Unterhose und Moonboots und dann geht's los. Also das gehört wirklich für mich dazu. Und auch das Gefühl, da irgendwie alleine zu sein mit diesem Erlebnis und das zu sehen, das ist schon klasse. Ich habe natürlich auch Freunde, die gerne dabei sind, aber die es genauso sehen, aber mit denen kann ich das erleben und mit denen kann ich dieses Erlebnis auch teilen. Und das man, ist schon auch eine tolle Sache. Man ist in einer dunklen Nacht, wenn man den Sternenhimmel sieht, auch so sehr mit dem Universum verbunden. Das ist ein Gefühl, dass man dazugehört, was man so wolkenverhangen natürlich nie hat und schon gar nicht, wenn überall Licht ist. Ja, das ist vollkommen richtig. Also das erlebe ich auch genauso. Wenn ich den Sternenhimmel so sehe, dann spüre ich, dass ich dazugehöre. Mhm, und deswegen mag ich es auch, wenn ich die Natur so drumherum erleben kann. Mhm. Die Natur gäbe es nicht, wenn es keine Sterne gäbe und wenn es die Sonne nicht gäbe und alles die Milchstraße. Und das weiß man, aber wenn man solche Umstände hat nachts, dann kann man es wirklich auch erleben. Und ich würde wirklich den Leuten empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Man muss da nicht ganz so weit weg. Man kann auch mal nach Teneriffa oder sowas, um zuverlässig einen sehr dunklen Sternenhimmel zu haben, wenn man da oben auf dem Berg ist. Nun, bist du ein leidenschaftlicher Nachtfreund? Das hören wir jetzt schon. Wirklich ein leidenschaftlicher. Hast du eine Ahnung, woher das kommt, was die Gründe sind? Ich glaube, das kommt aus meiner frühen Kindheit. Ich bin am Niederrhein groß geworden und damals war es da noch sehr, sehr duster. Ich bin da auf einem kleinen Dorf aufgewachsen. Mhm. Und dieses Erlebnis, das hat sich wirklich in meine Erinnerung gebrannt. Und ich spreche auch oft mit meinen Eltern noch drüber. Weißt du noch damals, sie haben das gar nicht so wahrgenommen, aber für mich ist das eine sehr, sehr klare Kindheitserinnerung. Und ich bin sicher, dass sich das damals auch geprägt hat. Es kann sein, wenn einen als Kind das sehr beeindruckt hat und geprägt hat, dass man das ganze Leben dann mit sich führt und sucht immer wieder. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich habe mich jetzt auch entschieden, was mit Astronomie zu machen. Also ich bin Ingenieur für den Betrieb von astronomischen Forschungssatelliten. Ach so, na gut. Dann passt ja alles zusammen. Ja, klar. Das ist ja wirklich. Warst du da beruflich auch in der Wüste in Chile? Denn da sind doch solche riesengroßen Teleskopanlagen, habe ich neulich mal gelesen. Ja, richtig. Also die gibt's da. Ich bin da nicht beruflich hingefahren, das war rein privat, aber ich habe Kontakte genutzt, um da Zugang zu diesen Teleskopen zu kriegen und mir die auch mal bei Tag anzuschauen. Bei Nacht darf man sich da nicht aufhalten, wenn man da nichts zu suchen hat. Aber ich hatte die Gelegenheit, mir die Sachen dabei bei Tag mal anzuschauen und auch mit diesen ganzen Bekloppten zu reden, die da ihr Leben verbringen. Ja, auf 3000 Meter Höhe, ne? Ungefähr. Ja, das ist schon, das ist schon wie ein Kloster eigentlich. Das sind echte Freaks, die da leben und die auch wirklich da sehr gerne leben, die das auch genießen. Eigentlich ist es echt nicht nötig, als Astronomen heutzutage da hinzufahren, um diese Teleskope dort zu bedienen. Das könnte man heute alles bequem übers Internet machen. Genau, aber ja. Die Leute sind immer sehr kreativ, wenn es darum geht, Vorwände zu finden, dass sie da genau vor Ort sein müssen, wenn diese Beobachtungen stattfinden. Und ja. Sag mal, Rainer, wenn die Nacht so, ja. Die Nacht gehört deinem Herzen und umgekehrt. Wie ist es denn, wenn du so die Sonne und das Tageslicht erlebst? Wie empfindest du das? Also die Sonne und Tageslicht finde ich auch okay. Was mich wirklich sehr depressiv macht, ist, wenn es so wochenlang, monatelang bedeckt ist und grau. Das kann ich wirklich nicht ab. Also mit dem klaren Tageslicht habe ich wirklich keine Probleme. Das macht mir auch Spaß. Ich setze mich auch gerne an Sommertagen mal in die Sonne und trinke ein Bier im Biergarten und sowas. Das mache ich auch gerne. Aber wie gesagt, so einen bedeckten Himmel, der macht mich fertig. Ja gut, das ist auch verständlich. Gehen. So, die nächste Reise geht dann Richtung Skandinavien, habe ich gehört. Ja, wenn das klappt. Und ja, da wirst du große Erlebnisse haben, sage ich dir. Also wenn du das Glück hast, Polarlichter zu sehen, ist das ist ein sehr bewegendes Erlebnis. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da wird man schon sehr demütig, wenn man das erlebt. Ja, also ich habe jetzt mittlerweile dreimal in meinem Leben hier Polarlichter von Deutschland aus gesehen, finde ich schwach. Aber das ist natürlich nicht der reine Wirkstoff. Dazu muss man wirklich in den Norden fahren. Da freue ich mich sehr drauf. Also gute Reise und viel, viel Spaß und gute Zeiten und gute Stunden noch unter einem schönen, sehr dunklen Nachthimmel demnächst. Alles ja, Gute, Rainer. Jan. Und vielen Dank für deine schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. Ciao. Birgit, 44. Guten Morgen, Birgit. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Birgit. Auch schön, mal durchzukommen. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und du hast zur Nacht auch angerufen. Ja, ich habe gestern gesehen, dass du halt heute das Thema Dunkelheit hast und da ist mir total spontan was eingefallen. Und zwar hatte ich ein Erlebnis 2010. Da war ich Single, habe sehr, sehr viel gechattet und habe da im Chat einen Mann kennengelernt, bisschen rumgetextet und ja, und wir küssen halt gerne und wollen aber beide keine Beziehung und hatten dann irgendwie so eine spontane Idee, wie wäre es denn, wenn man sich so gar nicht kennt und sich einfach mal im Dunkeln trifft. Und das haben wir dann noch umgesetzt. Also ist natürlich im ersten Moment sehr reizvoll, aber mir schrillen gleich so die Warnsignale im Kopf. Ja, auch, die sind mir nachher auch durch den Kopf gegangen. Saugefährlich. Aber leider erst nachher. Also ich habe da auch wirklich keinem was von erzählt. Nachher habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, war es so leichtsinnig, ne? Super gefährlich. Aber es ist gut gegangen. Erzähl mal, wie und wo ihr das dann gemacht habt. Er hat mir dann seine Adresse gemailt, wo er wohnt. Und er wohnte damals in einem Haus und hat halt gesagt, pass auf, ich lasse die Haustüre auf. Die ist nur angelehnt. Ich stelle in den Flur eine Kerze. Es geht eine Treppe hoch. Oben ist mein Schlafzimmer. Da bin ich dann. Ja, und dann bin ich dahin. So, aber die Kerze steht im Flur. Du machst oben die Schlafzimmertür ein Stück auf. Dann ich habe mich rangetastet dann. Er hat mich dann empfangen an der Tür. Du hast ihn nicht gesehen. An die Hand genommen. Ne, und zum Bett geführt. Na, ich wollte sagen, wenn unten die Kerze stand, schimmert das doch ein bisschen hoch und du hättest doch eventuell die Silhouette von ihm sehen Nein, können. Nein, oben hast du gar nichts gesehen. Ah, also, verstehe. Oben hast du gar nichts mehr gesehen. Da war es also wirklich stockdunkel. Dann hast du dich angefasst und dich zum Bett geführt. Ja, und dann haben wir halt da gelegen und haben so ein bisschen rumgeküsst und erzählt und ja, war schön. Rumgeküsst oder auch noch mehr? Nee, da nur rumgeküsst. Ach. Da nur rumgeküsst. Und im Dunkeln erzählt? Im Dunkeln erzählt, genau. Und dann war halt noch ganz witzig, weil damals, wo ich damals arbeitete, in der Firma der Chef, das war ein Studienkollege von ihm, stellte sich danach heraus. Und Ja, und dann bin ich irgendwann halt auch wieder nach Hause, auch im Dunkeln. Genau, wie lange hast du da in der Dunkeln? 2 Stunden, 2,5 ja. Stunden. Sehr lustig. Und dann bist du nach Hause wieder? Bin ich dann nach Hause und dann ging dann der Kontakt über Chat weiter. Und wir haben das Ganze dann nochmal wiederholt bei mir. Wer hatte eigentlich, habe ich gerade nicht verstanden, wer hatte die zuerst diese Idee, das so zu machen? Die Idee hatte er. Hatte er? Die Idee hatte er. Hast du ihn irgendwann nochmal gesehen? Nee. Vielleicht hatte er was zu verbergen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das war wirklich einfach so eine witzige Idee, wo wir halt gesagt haben, Mann, wäre doch mal nett, ne? So, einfach mal so eine Erfahrung zu machen. Wie ist denn das eigentlich, ne? Wenn man sich gar nicht kennt und gar nicht sieht. Ja, und, klar. So, dann kam er zum zweiten Mal zu. Dann kam der Chat nochmal und dann haben wir halt gesagt, okay, wir wiederholen das Ganze nochmal bei mir. Und dann habe ich ihm halt eben gemeldet, wo ich damals wohnte und habe dann gesagt, wo ich, ne, klingel bitte, ich mach die Haustür, ich drück die Haustür auf, die Wohnungstür lasse ich auf, weil ich habe in so einem Mietshaus gewohnt. Und ja, und dann ist das Ganze halt nochmal passiert. Und auch wieder nichts passiert? Doch. Diesmal ja. Dann war dann schon mehr. Ne? Das heißt, du konntest ihn schon befühlen und anfassen, er hatte nicht merkbar etwas zu verbergen. Nee, überhaupt nicht. Nein, dann war dann auch so ein bisschen, ich meine, du konntest dich schon so ein bisschen sehen, ne? Weil ich sag mal so, wenn der Mond halt draußen ist, genau. Ne? Und der Radiowecker neben dem Bett steht, stimmt, ne? Da gibt es auch ein bisschen Licht ab. Ja, da kann man sich gewöhnen, die Augen sich an die Dunkelheit und man sieht schon einiges. Genau, du siehst dann halt schon so ein bisschen. Und du, ne, warst nicht enttäuscht? Nein, überhaupt nicht. Aber es war halt aber von vornherein auch klar, wir wollen keine Beziehung, ne? Wir wollen uns gar nicht da irgendwie auf was einlassen, sondern es war einfach ein Experiment. Aber ihr hättet euch doch einlassen können auf eine Dunkelheitsaffäre für längere Zeit. Ja, ist aber ein bisschen anstrengend auf Dauer, oder? Ja, auf Dauer ist es natürlich dann, wäre es auch albern. Nee, ist ja Quatsch. Also, aber dennoch, du warst Single zu der Zeit? Ich war zu der Zeit Single, genau. Er auch. Man hätte doch dann sagen können, okay, das war jetzt sehr nett mit uns, wir treffen uns demnächst mal bei Sonnenschein im Eiskaffee. Wir wollten das ja im Grunde gar nicht. Wir wollten einfach nur dieses Ding mal halt einfach mal ausprobieren. Ja. Ne? Wie ist es, jemanden wirklich mal echt im Dunkeln, verstehe. Ne? Einfach wirklich ohne, dass du dich kennenlernst und irgendwo was trinken gehst oder... Also, sondern einfach mal nur einfach so. Ein schönes Experiment, bitte aber nicht zum Nachahmen empfohlen, weil es wirklich mit großer Gefahr verbunden ist. Nein, es ist im Nachhinein wirklich, habe ich auch gedacht, meine Güte, ne, worauf hast du dich da eingelassen? Der hätte dich abmuxen können. Ja, es wusste ja keiner irgendwas. Ja, ne, genau. Wo ich bin, Wahnsinn. Das würde ich auch keinem empfehlen, auf gar keinen Fall. Der hätten auch auf dich ein paar Typen warten können. Genau. In dem dunklen Zimmer. Genau, also das sollte keiner machen. Es ist jetzt gut, dass es gut gegangen ist. Genau. Und ja, aber sollte das keiner nachahmen. Genau. Danke, dass du uns das erzählt hast, Birgit. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Dunkelheit. Elisabeth, 58. Guten Morgen. Ja, hallo. Elisabeth. So, jetzt du auch zur Dunkelheit. Ja, ganz viel zur Dunkelheit. Als erstes fällt mir mal ein zur Ersten, die heute Abend gesprochen hat. Also mit Pferden arbeite ich ja auch und ich züchte seit vielen Jahren und ich habe meinen Rhythmus halt so eingestellt, dass ich den Tieren in der Nacht das letzte Heu gebe zum Fressen und die Eimer vorbereite für den nächsten Morgen, wenn die erste Fütterung ist. Und danach bin ich immer mit meinen Hunden ein paar Kilometer im Feld unterwegs. In der Nacht? In der Nacht, also heute auch noch. Wann gibst du den Pferden das letzte Heu? Um wie viel Uhr? Mach jetzt gerade hier die Eimer fertig. Ach so, du rufst aus dem Stall an quasi. Ja, ich bin hier in der Futterkammer. Ich habe gerade schnell, wie ich ran musste, noch 2 Eimer abgestellt. Das ist ja lustig. Und so geht das jede Nacht? So geht das jede Nacht. So, jetzt werden die Tiere... Ich dann auch immer brav deine Sendung. Die Tiere werden gefüttert, dann gehst du mit den Hunden raus. Danach gehe ich mit den Hunden raus. Das hat sich so ergeben, weil die Hündin hatte, also ich habe immer Hunde gehabt in meinem Leben. So, und da hatte, ich habe auch mehrere Würfe Welpen gezogen schon. Naja, und da hat sich das so ergeben, dass halt die Welpen so in dieser Nachtzeit am besten schließen. Naja, und dann kannst du halt am besten mit den Hunden gehen. Ach so, so ergab sich das. Ja. Das ergab sich rein zufällig. Ich meine, ich habe als Kind schon sehr viel Freude an der Dunkelheit gehabt, muss ich sagen. Meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich also vor Dunkel keine Angst hatte. Sehr gut. Und mein Vater, der hat seinerzeit, der war viel auf Geschäftsreisen im Ausland, unter anderem auch in der Sowjetunion. Und da hat er immer gesagt, weil ich war natürlich als Kind sehr traurig, wenn Papa nicht da war. Und dann hat er immer gesagt, pass auf, Elisabeth, wenn ich in Russland bin und der Mond scheint, dann denke ich an dich. Und wenn du im Bett liegst und siehst oben den Mondschein, dann denkst du an mich. Wie süß. Ja, das ist natürlich sehr schön und sehr tröstlich. Ja, und das ist so haften geblieben. Yeah. Denn also heute Vollmond ist ein klarer Vollmondhimmel und ich bin also so in der Nacht dann unterwegs. Denkst du an deinen Papa? Dann sag ich sogar oft, na Papa, hast du die Lampe wieder an? Sehr, sehr, sehr süß. Wie lange bist du? Wie lange bist du? Zur ersten Rednerin wollte ich nur sagen, also die darf sich gerne mal bei mir melden, weil ich seit 1978 Pferde züchte. Vielleicht kann ich ihr helfen. Ah, sehr gerne. Wir werden den Kontakt herstellen gleich. Ja, ja, sehr gerne. Dann war noch die mit dem Hund, ja. Mhm. Ich gehe also nachts mit meinen Hunden. Ja, wie du gerade erzählt hast, genau. Und ich genieße das, weil ich kann die Tiere freilaufen lassen. Ja, und du brauchst auch keine Angst zu haben, weil die Hunde dich beschützen. Nee, deswegen habe ich die gar nicht. Nee, aber du brauchst generell keine Angst dann zu haben, wenn die Hunde bei dir... Ich habe keine Angst, sowieso nicht. Ich hätte auch ohne Hunde keine Angst. Wie lange bist du dann nachts unterwegs mit den Hunden? Bis wie viel Uhr? Ah, 2 Stunden. Das heißt so bis 3? Ja, ich gehe so meistens 4, 5 Uhr horche ich dann an meinem Kopfkissen. Und wie lange schläfst du dann? Ah, bis 11, 12. Ja, das geht so. Auch mit den Pferden, das kannst du so arrangieren. Das funktioniert hervorragend. Ja gut, die haben ja so die letzte Heuration, die mampfen die dann über Nacht weg und dann geht's wieder los. Aber das ist ja auch schon eher ein kurioses Leben, was du da führst. Isoliert dich das nicht so von Menschen sehr? Nee. Ich sag mal, man hat ja einen Bekanntenkreis, der so grob in die Richtung geht. Also mein bester Freund ist zum Beispiel, leitet ein Jugendheim, der muss sowieso auch bis spätabends arbeiten. Aber der muss auch wieder früher raus. Ja, also von daher, da habe ich hervorragende Kontakte. Mhm. Und ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe einen gesunden Freundeskreis. Ich gehe mal davon aus, wie du gerade das so erzählt hast, dass du Single bist. Nee. Nee, ach so, du hast sogar einen Mann oder einen Freund. Ja. Und wie lebt der? In welchem Rhythmus? Der lebt ähnlich. Der steht also auch erst relativ spät morgens auf, allerdings etwas vor mir. Der kommt auch erst nachts um 2 nach Hause. Ah, ja gut, dann passt das ja gut zueinander. Ja. Ja. Also das ist völlig unproblematisch. Ich meine, ich genieße das in der Tat auch, diesen wahnsinnigen Sternenhimmel. Du hast keinen Fluglärm. Ich wohne in der Nähe von Düsseldorf. Mhm. Jetzt ist die Birgit, die Elisabeth. Die sind still und das Einzige, seit ein paar Jahren haben wir hier leider bei uns in der Gegend sehr viele diese großen Windräder bekommen. Ja. Und die leuchten ja nachts sehr hässlich. Stimmt, die leuchten. Das ist natürlich auch nur ein... Sowas von störend. Also ich weiß, wo die ersten hier gebaut haben, habe ich gedacht, ich muss sterben. Ja, das tut richtig weh in den Augen. Ja. Wenn du also sonst nur diesen Sternenhimmel hattest und mit einmal siehst du überall dieses rote Blinken. Wenn du auch so eine Freundin der Nacht bist, so kann man es ja sagen, würde dich das auch interessieren, was Rainer vorhin erzählt hat, dass du da habe ich mich voll drin wiedergefunden. Reisen machst, wo es nun besonders dunkel ist und besonders schön. Ja, also was ich übrigens, wo der Rainer erzählt hat, was ich ganz toll finde, also das Erlebnis habe ich ganz oft im Herbst, weil wie gesagt, ich habe viele Pferdewiesen, weil ich züchte ja, wenn ich bei, das ist Schloss Liedberg runter, das ist wie gesagt hier in der Nähe von Düsseldorf, wenn du da nachts durchs Feld gehst im Herbst und da steigt der Nebel hoch, dann bist du wie in Watte gepackt. Das kann man, du fühlst dich auch wie in Watte gepackt. Dann ist, du kannst nach oben den Himmel nicht mehr sehen und der Nebel, der ist wirklich, ja, du siehst kaum die Hand vor Augen und du gehst da mitten durch. Also die Nacht hat schon einen großen Zauber. Die hat einen Riesenzauber. Einen Riesenzauber für viele Menschen, für mich auch, aber eben auch für einige, ist die Nacht verbunden mit großer Angst und Bedrückung, wie wir es heute Abend auch gehört haben. Ja gut, du hast schon mal ein paar Erlebnisse, wo du sagst, also ich habe ein Erlebnis nachts in der Wiese gehabt, da stand plötzlich ein Mann da. Mitten in meiner Pferdewiese. Und was wollte der? Ich habe die Pferde mit Heu verseucht und meine Hunde schlugen plötzlich an. Da hatte ich noch 3 große Schäferhunde, die allerdings jetzt nicht irgendwie abgerichtet waren, aber gut, die melden halt. Ja, und dann habe ich halt völlig ahnungslos mal um die Ecke geguckt und da stand da ein Kerl. Was wollte der? Ja, das habe ich ja auch gesagt. Ich sage, was machen Sie denn hier? Ja, der war genauso erschrocken wie ich, muss ich fairerweise sagen. Also ging der auch spazieren? Nee. Also das war wirklich sehr mitten in der Nacht. Und da der ist mit Sicherheit nicht wirklich spazieren gegangen. Das ist so in der Pampas. Aber ich muss kurz machen, es ist gut aus. Ich mach's ganz schnell. Er meinte, da wäre irgendwann doch mal ein Weg gewesen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich sag, guter Mann, hier ist nie im Leben ein Weg gewesen. Sie stehen mitten in meiner Pferdewiese. Elisabeth, ich muss jetzt aufhören, die Sendung ist vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Also, tschüss. Ciao. In der Technik, Tim Dohnke. Ich wünsche euch eine gute, schöne Nacht. Bis morgen 1 Uhr. Bis dahin. Ciao.